1. Joseph befahl seinem Hausverwalter, die Sachter Manner im IT so viel Getreide zu füllen, y sie Trajan konten, und jedem sein Geld oben in den Sack zu legen. 2. Zusatzlich sollte der Silben Becher Joseph zusammen mit dem Getreidegeld in Benjamin Sack, dem des Jüngsten, gelegt werden, der Verwalter führte Josephs Anweisung genau aus 3. Sobald der Morgen anbrach, durften die Männer im IT ihren Eseln abreisen. 4. Kaum hatten sie die Stadt verlassen und waren noch nicht weit gekommen, befahl Joseph seinem Hausverwalter, die Männer zu verfolgen und sie bei ihrischen zu fragen, warum sie Guts mit Bosem vergolten und seinen silbernen Becher gestohlen hatten. 5. Betonte, das dies der Becher sei, ausdem sein Herr trinkend Warsage, und das sie damit ein schweres Unrecht begangen hatten. 6. Als der Hausverwalter sie eingeholt hat, sprach sie mit diesen Worten. 7. Sie erwiderten im überrascht, mein Herr, warum sprichst du so? Es ist undenkbar, dass dein Diener so etwas tun würden rate. Wir haben dir doch das Geld, das wir zuvor in unseren Sacken fanden, aus Kanan zurückgebracht, y Sultan wir dann Silber oder Gold ausdem Haus deines Herrn stehlen, 9. Sie schlugen vor, a dirgenage deiner Diener, bei dem der Becher gefunden word, soll sterben, und wir anderen werden den Sklaven, 10. Antwortet, einverstanden, es soll geschehen, y sagt. Dirgenage, bei dem der Becher gefunden word, soll mein Sklave werden, anderen aber dürft freigehen 11. Daraufhin ließ Jeder schnell seinen Sack auf den Boden und offniet in. 12. Der Verwalter begann sein Such beim Ältesten und bindet sie beim Jüngsten, wobei der Becher schließlich in Benjamins Sack gefunden word. 13. Daraufhin zerrissen sie ihre Kleider, beluden ihre Esel und kehrten allen die Stadt Zurück. 14. Als Judah mit seinen Brüdern in Josephs Haus kam, wo dieser noch anwesend war, warfen sie sich vor ihm auf den Boden nieder. 15. Joseph fragte sie, was hat getan? Hat denn nicht bedacht, dass ein Mann ych die Zukunft voraussagen kann? 16. Judah antwortet, was sollen wir uns ihrem Herrn sagen? Why können wir uns recht fertigen, die Gott die should deiner Diener aufgedeckt hat? Wir sind den Sklaven, so will wir als Orch Dirgenage, in dessen besitzt der Becher gefunden word 17. Erwidert, is sei fern von mir, so zu handeln. Ne Dirgenage, in dessen besitzt der Becher gefunden word, soll mein Sklave werden, anderen aber kont anversert zu ihrem Vater zu Rückkehren 18. Daraufhin trat Judah nahe zu ihm und bat, mein Herr, bitte erlob deinem Diener, eine Fiends Wörten ditch zu rich 10, one das du zornig worst, denn du bist dem Pharao gleicht 19. Mein Herr fragte sein Diener, hat noch ihren Vater oder einen weiteren Bruder, 20. Wir antworteten dir, wir haben einen alten Vater und einen Jun Jen, spat geboren in Sohn. Sein Leiblicher Bruder ist tot, so dass der einzig verbliebene Sohn seiner Mutter und der Liebling seines Vaters ist, 21. Daraufhin befahlst du deinen Dienern, bringt in zu mir, damit ich in personlich sehen kann, 22. Wir erwiderten dir, der Jung kann seinen Vater nicht verlassen, den wird seinen Vater verlassen, so wird dieser sterben, 23. Du aber sagtest zu deinen Dienern, wenn ihren jüngsten Bruder nicht mitbringt, dürft mir nicht mehr unter die Augen treten, 24. Als wir dann zu deinem Diener, unserem Vater, zurückgekehrt waren, berichteten wir in den Forderung 25. Als unser Vater uns später befahl, ernu getreid für uns zu kaufen, 26, antworteten wir können unmoglich hinchen. Wenn unser jüngster Bruder mit uns kommt, dann werden wir gehen, denn wir dürfen dem Mann nicht mehr unter die Augen treten, wenn unser jüngster Bruder nicht bei uns ist, 27. Daraufhin erklärt uns den Diener, unser Vater, wisst selbst, dass mein Frau mir nursway son geboren hat, 28. Du einist von mir. Gegangen, und ich musste nehmen, sei zerrissen worden, bis hüt habe ich in nicht wiedergesehen, 29. Wenn mir nun auch diesen noch wegnehmt und im ein Unglück zustoßt, Dan water should Darren, when ICH MIT mainem grauen har in tiefem lead INS Totenreich hinabfahren must, 30. When ICH nun zu danem diener, mainem vater, zu ruckkehr und der Jung, und demo MIT ganzer seal hangt, nicht bei uns ist, 31. Word sterben, sobald bemerkt, das der Jung felt. Dan wären den diener während wertlich darfer, das den diener, unser vater, MIT seinem grauen har volle kummer INS Totenreich hinabfahrt, 32. Den Dane Diener hat sich gegenüber meinem Vater für den Jungen verbirgt und versprochen, when ICH in DIR nicht zurückbringt, so will ICH mein Leben lang vor meinem Vater schuldig dastehen, 33. Die schall bitte ICH, dass Dane Diener anstell des Jungen als Sklave meins Herrn hier bleiben darf, waren der Jung MIT seinen Bruden heinkert, 34. Den why konnte ICH one den Jungen zu meinem Vater zurückkehren? ICH konnte den Jammer nicht ertragen, der meinen Vater dann überkommen word.